Sinnbild aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sinnbild. Ins Herz der Erde, unablässig, gräbt ein Riesenarm Untiefen, die nicht enden. An seiner Faust, rostrot wie Eisen, klebt der Staub der rollenden Jahrhundertwenden. Ein Frager kommt des Wegs. Er steht und schaut, dass sich des Wühlwerks Sinn ihm offenbare. Doch faßt ihn Grauen, rasch furcht sich seine Haut, und auf den Schultern wuchten ihm die Jahre. Ende von Sinnbild, aufgenommen von Sonja.